Das 32. Wissenschaftlich-Technische Festival der Staatlichen Akademie der Wissenschaften unter dem Motto Ausstellung der wissenschaftlichen Forschungserfolge der Staatlichen Akademie der Wissenschaften 2016 fand vom 20. bis zum 23. Dezember in der Staatlichen Akademie der Wissenschaften statt. Am Festival, das in die Bereichssektionen geteilt verlief, nahmen die Wissenschaftler, Techniker und Lehrer der zwei Stellen und Institute der Akademie und der Hochschule für Naturwissenschaften teil. Es wurden über 400 verwertbare Forschungsergebnisse vorgelegt. Auf der Abschlussfeier am 23. Dezember wurden Urkunden und entsprechende Preise verliehen.